Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 5, Loschwitz, den 9. August 93. Dieser Brief findet dich vielleicht schon in deinem Vaterlande. Bis ich deine Adresse weiß, schicke ich die Briefe noch nach Jena. Ich bin neugierig auf den Eindruck, den jetzt Schwaben auf dich machen wird, nach allem, was du seit deiner Abwesenheit erfahren hast. Mir ist Schwaben nicht bloß um deinetwillen lieb. Ich habe manchen jungen Mann aus Oberdeutschland kennengelernt, bei dem man sich über jugendliche Geisteskraft freuen konnte, während daß man hier zuweilen etwa die Oberfläche mehr abgeschliffen, aber desto mehr Frivolität, Schlaffheit und Welkheit bemerkt. Es kommen jetzt zwei junge Leute in unser Haus, die viel Gutes haben, aber bei denen mir doch selten recht wohl wird. Der eine ist fröhlich, natürlich, gutmütig, aber leer. Der andere hat mehr Talent und Ausbildung, aber einen Hang zum Bedenklichen und Tragischen im Umgange, der ihn oft lästig macht. Der Letztere heißt von Senft. Kantsche Philosophie ist seine Hauptliebhaberei, doch hat er auch Sinn für Kunst. Aber er lässt sich aus Weichlichkeit von seinen Verwandten beherrschen, die ihn in ein juristisches Joch spannen, damit er bald eine einträgliche Stelle bekommt und man von ihm zehren kann. Von deiner Ankunft in Heilbronn erwarte ich nun bald Nachricht. Auch über Gmelin vergiss mir nicht zu schreiben. Der Kalb bin ich auf ihren letzten Brief eine Antwort schuldig geblieben, und es ist in der Tat unhöflich von mir. Ihre Vermögensumstände sollen jetzt besser sein, wie ich höre. Maimons Streifereien kenne ich noch nicht, aber aus anderen kleinen Aufsätzen ist er mir als ein Mann von vorzüglichen philosophischen Talenten bekannt. Um Moritz ist es doch schade. Bei den Berliner Bemühungen um die deutsche Sprache erwartete ich besonders viel Gutes von ihm. Wirst du nicht einmal wieder Muße zu einer dichterischen Arbeit finden? Wie steht's mit der Ausgabe deiner Gedichte? Mit meiner Schriftstellerei geht es betrübt. Noch habe ich die wenigen Bogen über den spanischen Sukzessionskrieg nicht zustande bringen können. Wehe mir, wenn dies mein Erwerb sein müsste. Dein Körner.